Die ausländischen Massenmedien berichteten am 12. und 13. Juli über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenwebsite WL.ru, der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, die Zeitung Dagong Bao in Hongkong, die Zeitung Wenhui Bao und die Internet-Homepage Dongbei Xinden Wang in China, die senegalesische Zeitung Le Populaire und die Internet-Homepage des nigerianischen Nationalen Kim-Jong-Ismus, Kim Jong-il-Ismus Studentenkomitees und des Nationalen Jute-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Genosse Kim Jong-un das Kunstliederwerk Pyeongchang besucht hatte. Die chinesische Zeitung Liaoning Xinwen berichtete, dass er den Sondergesandten des ersten Sekretärs der Setka der KP Kubas und seine Begleitung empfangen hatte.